Jack, wo ist Vane? In seiner Kajüte. Solange habe ich das Kommando. Gut, sehr gut. Andy, hab nicht viel Zeit. Wayne ist nicht dumm. Er wird schnell merken, dass wir von seinem Kurs abweichen. Aber bis dahin ist es zu spät. Wir segeln in gefährlichen Gewässern. Es kann nicht mehr lange dauern, bis uns die Royal Navy oder ein französisches Kriegsschiff kreuzt. Hast du mit deinen Jungs gesprochen? Ja, mit Greg, Luke, Sammy. Sie sind dabei. Gut, gut, gut. Ich habe Danny, Ted und Joey und ihre Männer für unseren Plan gewonnen. Das sollte reichen. Wenn es noch niemand Wayne gesteckt hat. Das hätten wir längst mitbekommen. Dann hätte Wayne uns schon längst Kiel holen lassen. Stimmt. Aber trotzdem. Bist du sicher, dass dein Plan aufgeht, Anne? Wenn nicht, sind wir eh bald alle tot. So oder so. Es gibt Geschichten, die sind wahr und auch so unglaublich, dass sie wie ausgedacht klingen. Abenteuer aus längst vergangenen Zeiten, die einen beim Zuhören den Atem stocken lassen. Auf, Piraten! Stecht in See! Flügt im Sturme das Meer! Das Segel schlägt von Luft nach Lee! Der Wind treibt uns vor! Solch eine wahre Geschichte will ich euch erzählen. Die Geschichte einer Frau, die mit dem Teufel geritten ist. Und die im Jahre unseres Herrn 1720 ein Leben gelebt hat, von dem viele von uns nur träumen können. Eine Frau, die wild war und mutig und frei, die sich um Regeln nicht geschert hat, deren Grenze einzig und allein der Horizont war. Und deren Leben so ungeheuerlich, dass wir noch heute ihren Namen kennen. Anne Bonny, die Piratin. Segeln sich! Folge 6. Auf großer Kaperfahrt. Fernglas! Bringt mir Fernglas! Es geht los. Hier. Karten an Deck! Und? Was ist es? Kannst du was erkennen, Jack? Ja. Französische Flagge. Zwei Maste. Ja. Eine Militärbrigantine, schätze ich. Nicht sehr stark bestückt. Ich erkenne nur 10 Geschütze pro Seite. Wir drehen ab. Ei! Warum, Captain? Oh. Wie war das? Warum drehen wir ab? Die Raider kann es mit dem Franzosen da aufnehmen. Wir sind genauso stark bestückt. Sogar noch stärker. Und was haben wir davon? Da ist nichts zu holen außer Ärger. Falsch! Wir zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Das da hinten am Horizont, das ist kein Kriegsschiff, das ist eine zweimastige Brigantine. Ein militärisches Aufklärungsschiff auf Patrouille. Und wir tun genau das, was sie wollen. Abdrehen. Uns allein von ihrer Anwesenheit abschrecken lassen. Und stattdessen sollten wir... sie angreifen und versenken. Und was hätten wir davon? Wir könnten kleine, empfindliche Nadelstiche setzen. Immer und immer wieder. Sie auf Dauer zermürben. Wir würden sie höchstens reizen. Was haben wir zu verlieren? Ich denke, man hat uns eh schon den Krieg erklärt. Man will uns von den 7 Weltmeeren ausradieren. Das da hinten, das ist unser Feind. Und den gilt es zu bekämpfen. Doch was tut ihr? Ihr macht schon seit Wochen einen riesigen Bogen um jedes Militärschiff. Egal, wie klein und angreifbar es ist. Weil wir auf fette Beute aus sind und nicht auf politische Scharmützel. Ich sage, wir drehen ab. Und ich sage, Charles Vane, ihr seid ein Feigling. Ich hab dir das irre Weibsbild gehört. Feige! Ich! Ich finde auch, wir sollten angreifen. Wir kennen uns hier besser aus als irgendjemand sonst. Wir täuschen sie an, lassen uns verfolgen und locken sie dann in seichtes Gewässer. Und dann, wenn sie manövrierungsfähig sind, schicken wir sie zu Davy Jones! Hey, hey, hey, das ist ja kein Debattierclub. Ich bin der Captain. Ich sage, was wir tun. Und ich sage, wir drehen ab. Vielleicht ist es an der Zeit, einen neuen Captain zu wählen? Du wagst es, dich vor mich zu stellen und Neuwahlen zu fordern? Der Kodex erlaubt es. Nur in unmittelbaren Kampfhandlungen ist man dem Kapitän gehorsam schuldig. Ansonsten kann er jederzeit zur Wahl gestellt werden. Hättet ihr doch lieber den Franzosen angegriffen. Das würde euch vor einer Abwahl schützen. Ich schneide dir die Kehle durch, du dreckiges Weibsbild. Es stimmt, Charles. So steht es im Kodex. Feigheit ist ein Grund, den Kapitän abwählen zu können. Jack! Das hätte ich mir ja denken können, dass du auf ihrer Seite stehst, mein eigener Quartermaster. Hat dich ihre feuchte Möse so sehr betört, dass du den Verstand verloren hast? Ich bin auch für Neuwahlen. Was? Ich auch. Ich auch. Neuwahlen! Captain wählen! Captain wählen! Captain wählen! Captain wählen! Captain wählen! Ihr Hundesöhne! Ich hab euch reich gemacht. Und in nur einer Woche habt ihr in Tortuga alles versoffen, verspielt und verhurt. Und zum Dank fallt ihr mir jetzt in den Rücken. Jack! Ihr habt das geplant. Von langer Hand vorbereitet. Eine Meuterei angezettelt. Es ist keine Meuterei, Charles. Es ist eine freie Wahl. Eine ordentliche Wahl, zu der sich jeder stellen kann. Dann stelle ich mich zur Wiederwahl. Und wer wagt es, als mein Gegenkandidat anzutreten? Unser Quartermaster, Jack Rackham. Ja! Glaubst doch nicht im Ernst, dass das hier das Ende ist. Lasst langsam ab. Ja, dass ihr mich jetzt einfach so loswerdet. Ja, so ist ich gut. Hätte dich Kiel holen lassen. Weiter, noch ein Stück. Tiefer. Ken Bonnie, der langsam, hab ich gesagt. Durchschneiden. So ist gut. Weit. Ihr habt mich verraten. Weiter runter. Verraten! Wenn du dich zu benehmen wüsstest, Charles, müsste ich dich jetzt nicht in einem winzigen Beiboot aussetzen. Aber da du ja allen, die gegen dich gestimmt haben, geschworen hast, ihnen nachts die Kehle aufzuschlitzen, bleibt mir keine andere Wahl. Hier! Die Ruder! Ich finde euch! Dich, Jack Rackham! Und deine Teufelsbraut, Anne Bonny! Und dann gnade euch Gott! An eurer Stelle könnte ich keine Nacht mehr ruhig schlafen. Jeder Schatten hinter euch, jedes unbekannte Geräusch könnte ich sein. Wenn ich euch habe, gibt es keine Gnade. Charles, anstatt uns den Tod zu wünschen, würde ich mich an eurer Stelle ums eigene Überleben kümmern. Ein paar Meilen von hier ist eine kleine Gruppe unbewohnter Inseln. Vielleicht schafft ihr es bis dahin. Oder es nimmt euch ein Schiff auf. Hier, Charles! Fang! Wie ist der Kodex gebietet? Eine Pistole mit nur einer Kugel. Falls ihr auf der einsamen Insel der Verstand abhanden kommt. Deckung! Ich kriege euch! Und wenn es das... Segel setzen, Männer! Segel setzen, Männer! Quartermaster Danny! Jetzt Kursrichtung! Ich finde euch! Und dann... Süden! Hey, Captain! Männer! Ab sofort wird jede leichte Brise, die unseren Weg kreuzt, aufgerieben. Denn viele kleine Schiffe ergeben auch volle Laderäume und volle Taschen. Wir wollen ein gutes Leben und das nehmen wir uns. Dann an die Arbeit! fürchte, wenn wir Charles Wayne jemals wieder begegnen sollten, wird er uns töten. Ja, aber nur, wenn er selbst überlebt. Und ohne ihn, Jack, sind wir besser dran. Charles hatte recht. Du bist eine Teufelsbraut. Meine Teufelsbraut. Nein, ich bin Piratin. Die beste, die ich kenne. Und die einzige, die ich kenne. Jack! Jack? Ja, was denn? Na, die einzige, das nimmt das Kompliment weg. Hä? Wieso? Naja, ich hab doch gesagt, die beste, die ich kenne. Was ist das Problem? Ja, und dann hast du gesagt, die einzige, ja, die ich kenne. Ja, mein Gott, jetzt zick nicht rum, lass dich knutschen, komm her. Okay, dann lass uns ein Schiff aufreiten, Captain Rackham. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis. Ja, und einen neuen Zimmermann. Unsere Verluste? Keine Toten. 8 Verletzte. Die holländischen Kaufleute hier waren klug genug, nicht die Helden zu spielen. Und was ist mit den Laderäumen? Sammy durchsucht sie gerade. Aber so tief, wie die Brick im Wasser liegt, müssen die bis unter die Decke gefüllt sein. Na los, auf die Knie! Gut. Sehr gut. Gefangene am Deck versammelt, Kapitän. Schlummibummibumm. Was mache ich jetzt mit euch? Was mache ich jetzt mit euch? Irgendwelche Ideen? Hallo? Spricht hier überhaupt irgendjemand meine Sprache? Wir lassen Sie die Planke laufen! Wir knüpfen Sie am Fockmast auf! Wir hängen Sie in Iran als Zielscheiben für unsere Schießübungen! Wir schlitzen Ihnen die Kehlen auf! Hier und jetzt! Sei klug, Jack. Was bringt es dir, sie alle umzubringen? Naja. Dead man tell no tales. Tote reden nicht. Keine Zeugen, keine Ankläger. Ja, aber Dead man können vor Gericht auch nicht zu deinen Gunsten aussagen. Dass du hast Gnade walten lassen, zum Beispiel. Ach, seit wir das Royal Pardon ausgeschlagen haben, können wir vor Gericht auch sowieso nicht mehr auf Milde hoffen. Wir können nur versuchen, keine Zeugen zu hinterlassen, die Woods Rogers oder anderen Piratenjägern Hinweise zu uns geben können. Ei. Aber dann lass uns wenigstens gucken, ob uns jemand von Nutzen sein kann. Wer ist euer Koch? Ihr habt sie doch gehört. Wer von euch ist der Koch? Cook! Ich kann kochen. Gut, aufstehen. So, was ist mit Schiffszimmermann oder Segelmacher oder Arzt, Doktor? Ja, nein, niemand? Sie würden lieber sterben, als ihre Fähigkeiten in den Dienst von Piraten zu stellen. Na, da schau an. Jemand aus der alten Heimat. Der Zungenschlag klingt vertraut, aber mir gefällt nicht, was du sagst. Ist das wirklich so? Lieber tot, als auf meinem Schiff zu dienen? Ist das so? Ja? Na, das könnt ihr haben! Wenn das so ist, habe ich keine Verwendung mehr für euch. Dann durchbohre ich jetzt einfach jeden mit meinem Säbel, einen nach dem anderen. Und dann werfe ich euch über Bord, versenke euer Schiff und es ist, als hätte es euch nie gegeben. Habt ihr das verstanden? Ich bin ein Zimmermann. Na bitte, geht doch. Los, aufstehen. Feigling. So, so. Ihr haltet es also für feige, das Leben zu lieben. Das Einzige, das man hat. Guck dir doch das Jüngelchen mal an. Jung und dumm. Wie heißt ihr? Meine Lady will deinen Namen wissen. Du gottverdammtes... Mark! Mark! Ich heiße Mark, Mark Reed. Also, Mark Reed, was ist eure Fähigkeit? Er kann kämpfen. Ich habe es gesehen. Ach ja? Kämpfen? Unsere Artverwundeten gehen allein auf das Konto des Jungen. Er kämpft wirklich wie ein Tier, Captain. Na, das gefällt mir. Ich war Soldat. Früher. In einem anderen Leben. Soldat? Für England? Erst für England, dann für Flandern. Aber das ist eine lange Geschichte und lange her. Na, so lange her kann es noch nicht sein, wenn man immer noch keine Haare im Gesicht hat, was? Ein ausgebildeter Kämpfer. Dann kämpft er demnächst auf meinem Schiff. Für mich? Los, aufstehen. Ich werde niemals für Piraten kämpfen. Aufstehen! Hoch mit dir, du Hund! Fass mich an! Runter mit ihm in die Zelle. Ach ja. Wenn er sich erst einmal mit seinem Schicksal abgefunden hat, wird er die karibische Sonne und das schöne Piratenleben schon noch zu schätzen wissen lernen. Was, Männer? Hi. Da kommt Sammy. Wir haben den Laderaum gesichtet, Captain. Und? Fette Beute. Aber wir haben etwas gefunden. Das solltest du dir ansehen, Jack. Baumwolle, Tabak, Rum. Du hattest recht, Anne. Bis unter die Decke. Eine fette Prise. Ja, die Baumwolle sollten wir einfach losschlagen können. Der Preis steht gerade gut. Und Tabak und Rum kriegen wir auch immer verkauft. Also das, was noch übrig ist, wenn die Männer sich daran gütlich getan haben, natürlich. Stimmt. Aber was wolltest du uns zeigen, Sammy? Das hier. Hast du die Säcke da? Ja. Dann mach auf. Was ist das? Opium. Das ist Opium, Jack. Was? Opium? 8 Säcke voll? Sammy? Ja? Wirf sie über Bord. Was? Nein! Jack, glaub mir, das ist Teufelszeug. Besser, wir werden es so schnell wie möglich wieder los. Also, ich habe gehört, es soll ganz angenehm zu rauchen sein und... Ich habe im Hafen von Charlestown mal ein paar Männer gesehen. Mehr tot als lebendig. Zu schwach zum Stehen, völlig antriebslos, geradezu apathisch. Mir wurde von intensiven Sinneseindrücken berichtet. Töne, Farben, Gerüche. Alles schöner, stärker, bunter. Man fühlt keine Schmerzen mehr, keine Angst. Ist ganz mit sich im Reinen. Klingt das nicht verlockend für dich? Also die Männer im Hafen sahen eher so aus, als würden sie generell nichts mehr fühlen. Das ist es doch nicht wert. Na, offenbar hat es einen gewissen Wert. Sonst wäre es nicht hier im Frachtraum eingelagert. Jack, bitte, wir haben mehr als genug Grund. Sammy, die gesamte Fracht kommt rüber auf die Raider. Jede einzelne Kiste, jedes einzelne Fass und jeder einzelne Sack. Alkep! Ja, Männer, alles kommt mit. Lasst keinen Krümel zurück. Jack, überleg es dir nochmal. Es hilft uns nichts, wenn du Opium... Über Bord werfen können wir das Teufelszeug doch immer noch. Mach dir keine Gedanken, mein Herz. Schlimmer als volltrunken unter der brennenden Karibiksonne einzuschlafen, kann es wohl kaum sein. Und das habe ich schon mehrfach überlebt. Ich gehe zurück auf die Raider und kümmere mich um die Neuen. Anne, warte. Lass mich los. Lass meinen Arm los. Was soll denn das? Mir ist nicht entgangen, wie du diesen Jungen angeschaut hast, diesen Kämpfer, Mark Reed. Ach ja? Wie habe ich ihn denn angeschaut, Jack? So wie du mich mal angeschaut hast. Was willst du von mir, Jack? Du gehörst mir. Verstanden? Mir allein. Falsch. Ich gehöre niemandem. Niemandem, nur mir allein. Besser, du kommst schnell damit klar, weil sich daran nämlich nichts ändern wird. Und jetzt lass endlich meinen Arm los! Hier. Ich habe dir Wasser mitgebracht und etwas zu essen. Danke. Matten, also euer holländischer Koch, der kocht wirklich gut. Ist was? Hast du was dagegen, wenn ich mich zu dir setze? Die Zelle ist ein bisschen klein für zwei. Ja, nicht, wenn man die Tür verlässt. Und jetzt? Hast du keine Angst, dass ich dich niederschlage und flüchte? Na, ich lass mich nicht so schnell niederschlagen. Außerdem, wo willst du hin? Um uns herum ist nichts als Wasser. Ich könnte euch einfach alle umbringen. So wie das klingt, ist da oben eh bald keiner mehr bei Bewusstsein. Dann schleiche ich mich an, schnapp mir den Dolch von einem von euch und schlitze jedem Einzelnen die Kehle auf. Und dann? Die Raider ist allein nicht manövrierfähig. Dann hisse ich eben eine weiße Flagge und warte auf Hilfe. Und dann? Na, irgendein Schiff wird mich schon kreuzen und aufnehmen. Und dann? Und dann und dann und dann. Was willst du? Was fragst du das immer? Ich will wissen, wo es dich hinzieht. Wartet irgendwo jemand auf dich? Also jemand, der sich über deine Rückkehr freut? Ah, also nicht. Und wenn schon, was geht's dich an? Warum willst du nicht bei uns sein, ha? Huh? Martin hat sich in den letzten Tagen auch schon gut angelegt. Und einen erfahrenen Kämpfer wie dich können wir immer gut gebrauchen. Captain Van der Beek. Wer? Der Captain des holländischen Handelsschiffs. Habt ihn leben lassen? Ihn und die anderen? Ja? Du lügst. Naja, also zumindest die, die sich nicht gewehrt haben. Wir haben sie gefesselt auf Deck ihres Schiffs zurückgelassen. Wenn sie mittlerweile gefunden wurden, leben sie noch. Und deshalb denkt ihr jetzt von euch selbst, ihr werdet barmherzig, oder was? Hör endlich auf, mit zweierlei Maß zu messen. Uns nennst du Mörder, dabei bist du doch selber einer. Auch du hast schon getötet, als Soldat im Krieg. Wahrscheinlich so oft, dass du es gar nicht mehr zählen kannst. Wir sind hier auch im Krieg, aber wir kämpfen nicht für einen König, der sich einen Dreck um uns schert, sondern für uns. Für uns selbst, für ein gutes Leben, was ist falsch daran, ha? Was habt ihr mit mir vor? Es hängt von dir ab. Ich habe Jack gesagt, dass ich dich auf unsere Seite ziehe. Und wenn nicht, dann... Dann was? Dann werde ich dich töten müssen. Du glaubst wirklich, mich im Duell schlagen zu können. Ich mische dir seit Tagen schon Rattengift und das Essen. Bald bist du so geschwächt, dass du keinen Säbel mehr halten kannst. Das war ein Scherz. Das war ein Scherz, nur ein Scherz. Oh mein Gott, du sollst mir dein Gesicht sehen. Der war echt gut. Warum tust du das alles? Was denn? Naja, immer nur du bringst mir was zu essen. Du bist die Einzige, die hier runterkommt. Die Saufköpfe hätten dich längst vergessen und verhungern lassen. Ja, aber du bist nett zu mir. Warum? Ich mag dich. Ob du willst oder nicht. Wirklich. Ich mag dich, Mark Reed. Also, sehr sogar. Ich würde dich gern näher kennenlernen. Wenn du verstehst, was ich damit meine. Kann ich dich was fragen? Das tust du doch schon die ganze Zeit. Ja, aber ich meine... Was willst du wissen? Also, wie kommt es, dass du hier bist? Ich meine, als Frau unter Piraten. Du meinst, dass sie mich respektieren, so wie ich bin? Ja. Puh, das ist eine lange Geschichte. Eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. Soll ich sie dir erzählen? Ja. Gut. Ich erzähle sie dir. Aber zuerst will ich etwas von dir wissen. Ich will wissen, mit wem ich es zu tun habe. Zeig mir, wer du bist, Marguerite. Nee. Keine Angst. Die da oben werden nichts mitbekommen. Hier sind nur wir beide. Nur du und ich. Und dein Kleid. Fass mich nicht an! Komm mir nicht zu nahe, hörst du? Nie wieder. Sag, was ist eigentlich los mit dir, ha? Ich kann das nicht. Was? Und denkst du, du bist so unwiderstehlich, dass sich jeder sofort besprengen muss? Wie eine billige Hafen, der... Ich bin kein Flättchen. Ich war dein Geschenk, Marguerite. Es ist schade, dass du das nicht erkannt hast. Stehst du hier so einsam an der Reling, mein Herz? Worüber grübelst du nach? Ach, nichts. Nichts? Das könntest du doch auch in der Kapitänskajüte tun, oder? Mein Bett ist so kalt ohne dich. Dein Bett ist kalt, seitdem du Tag und Nacht Opium rauchst, Jack. Es ist herrlich. Du solltest es auch einmal versuchen, es... Entspannt so schön. Jack, ich bitte dich, hör auf damit. Meine Güte. Du solltest es wirklich ganz dringend probieren, so verspannt wie du bist. Was ist dein Plan mit der Rose? Hä? Rose? Das britische Handelsschiff, von dem uns Juliette in Tortuga berichtet hat? Größer, schwerer beladen und stärker bewacht als jedes andere Handelsschiff zuvor. Eine noch fettere Brise als der Spanier, den wir mit Wayne aufgerieben haben. Der Nachschub, den King George von England aus nach Nassau schickt, klingelt es? Ah ja, richtig. Richtig. Oh, die Rose. Ja. Was ist mit ihr? Laut Juliettes Information könnte sie uns jeden Tag in diesen Gewässern kreuzen. Also, was ist dein Plan? Allein mit unserer Kanonen- und Mannstärke wird die Raiders nicht mit ihr aufnehmen können. Mein Plan? Abwarten. Abwarten? Naja, wenn sie erst einmal in Sicht ist, dann wissen wir mehr. Wie viele Kanonen wirklich an Deck sind, wie viel Mann, wie tief sie im Wasser liegt, all solche Sachen. So wie bei der Magdalena. Erinnerst du dich? Ja. Du warst doch sogar diejenige, die erkannt hat, dass eine Geschützreihe nur aufgemalt war. Ein einfacher optischer Trick, um uns abzuschrecken. Ja, Jack, aber die Rose ist das bekannteste Handelsschiff des Empires. Man weiß, dass dort keine Kanonenklappen auf dem Rumpf aufgemalt sind, sondern dass sie mit extrem starken Geschützen ausgerüstet ist. Wenn sie erst einmal in Sicht ist, ist es zu spät, Jack. Du willst die Rose doch kapern, oder nicht? Den Nachschub nach Nassau abschneiden und Woods Rogers eins auswischen. Ja doch. Ja, aber dann musst du jetzt handeln. Sieh du lieber zu, dass du deinen Kämpfer auf Spur bekommst. Wir können hier jede Verstärkung gebrauchen. Ansonsten packe ich ihn an seinen haarlosen Eiern und schleudere ihn über Bord. Ja, natürlich. Haarlos. Meine Güte. Wie konnte ich nur so blind sein? Zieh dich aus! Wie bitte? Steh auf und zieh dich aus, habe ich gesagt. Hey, was soll das? Willst du mich jetzt etwa mit vorgehaltener Waffe? Ja, was? Über mich herfallen? Ob du tot bist oder lebst, interessiert an Bord dieses Schiffes niemanden. Also tu, was ich sage, wenn du an deinem Leben hängst. Zieh dein Wams aus und die Hose. Nein. Sofort! Nein. Ich mein's ernst. Dann wirst du mich wohl erschießen müssen. Ich kenne das Gefühl. Die Angst. Die Angst vor der Entblößung. Und es geht dabei nicht um Scham, sondern um Leben und Tod. Lieber ein kurzer und schmerzloser Tod, als sich der Entblößung stellen zu müssen. Mir ging's genauso. Jahrelang. Aber jetzt bin ich frei. Und das kannst du auch sein. Mark. Mary. Ich heiße Mary. Nach meiner Mutter. Mary. Mary Reed. Ja. Wie lange musst du dich schon als Mark durchs Leben schlagen? Und du? Was musstest du tun, um hier frei leben zu dürfen? Einen Mann umbringen. Danach war ich eine von ihnen. Erst unter Captain Vane, jetzt in Captain Rackham's Crew. Und, was passiert jetzt? Ich meine, mit mir? Es ist deine Entscheidung, wie du leben willst. Mary. Verrätst du mich an die Männer? Ich verrate niemanden. Aber ich rate dir, mit offenen Karten zu spielen. Ich meine, sie haben mich akzeptiert. Wieso sollten sie nicht auch dich akzeptieren? Zwei? Zwei Weiber? Jetzt sind schon zwei Weiber an Bord. Das ist einfach zu viel. Eine oder zwei? Was macht's für einen Unterschied? Die eine hat uns kein Unglück gebracht. Eher im Gegenteil. Ja, dann werden uns zwei auch kein Unglück bringen. Das reicht nicht, wenn du so eine Kämpfernatur bist. Gut. Bedecke wieder deine Blöße, Mary Reed. Ein Wort in eigener Sache, Mary Reed. Ja, ich, musste mein Leben lang vorgeben, ein Mann zu sein, um wirklich frei sein zu können. Und jetzt wäre ich gerne ich selbst und eine von euch. Gut. Dann lasst uns, was, abstimmen? Also gut, ja, lasst uns abstimmen. Wer ist für den Verbleib? Für Marys Verbleib auf der Raider, Hand hoch, ja. Gut, wer ist dagegen? Niemand? Das ist eindeutig. Ja, ganz richtig. Ja. Ja gut, dann schlage ich vor, dass... Jack, bist du bei mir? Wir brauchen sie, um die Rose zu kapern. Was? Also Mary mag eine ausgebildete Kämpferin sein, ja gut, aber um die Rose zu kapern, da brauchen wir mehr als... Nein, Mary wird überhaupt nicht kämpfen. Ich habe einen Plan, wie wir die Rose kapern können, mit so wenig Blutvergießen wie möglich. Ich verspreche euch, dass kein einziger von uns dabei draufgehen wird. Die Rose? Wenn wir Pech haben, schickt sie uns schon auf 100 Yards Entfernung zu Davy Jones. Wird sie nicht. Mehr noch. Sie wird an der Raider andocken und ein Großteil der Mannschaft wird völlig arglos und unbewaffnet sein. Und wie willst du das anstellen? Mit Waffen, die kein Mann führen kann und die noch jeden Mann geschlagen haben. Wovon redest du? Ich brauche Schildkröten. Mindestens vier. Los, fangen wir ein paar, bevor die Rose unseren Weg kreuzt. Boah, hey, nicht schon wieder Schildkrötensuppe. Keine Sorge, Jack. Keine Sorge. Schildkröte zu fangen. Was hast du vor, Em? Was willst du in der Kapitänskajüte? Jetzt vertrau mir. Wenn Captain Rackham uns hier erwischt. Captain Rackham liegt oben an Deck in der Sonne und raucht Opium bis zur Bewusstlosigkeit. Was willst du hier? Was hast du vor? Später mit der Rose oder jetzt hier mit dir? Was meinst du? Beides? In beiden Fällen zieh dich aus. Was? Zieh dich aus. Aber ich dachte, weil du dachtest, dass ich ein... Ich verstehe nicht. Meine Güte, was verstehst du denn immer noch nicht? Mark oder Mary, das ist mir völlig gleich. Ich mag dich. Dich, also wer auch immer du bist oder sein willst. Ich mag deine warmen Augen, dein sanftes Lächeln, deine starken Hände. Also trau dich endlich. Ja. Ich mach den Anfang. Echt jetzt? Ich weiß nicht. Gefällt dir nicht, was du siehst? Nein. Doch. Aber ich, wir können doch nicht einfach... Oder? Warum denn nicht? Nenn mir irgendwas, was wir nicht können. Wir sind frei, verstehst du? Wirklich frei. Wir können tun, was immer wir wollen. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Es gibt nur uns. Lass uns das Leben genießen. Vielleicht hängen wir alle schon nächste Woche am Hafen von Nassau. Aber bis dahin will ich keine Minute mit falschen Etiketten vergeudet haben. Diesmal bedrohst du mich immerhin nicht mit einer Waffe. Und ich krieg trotzdem, was ich will. Ist das so? Bekommst du immer, was du willst? Was glaubst du denn? Also hör auf, dich zu wehren, Mary Read. Und vertrau mir. Ich will nur dein Bestes. Und ich weiß genau, wie ich es dir geben kann. Wir nehmen uns, was wir wollen. Und wir lieben und leben, wie es uns gefällt. Verdammt nochmal! Wir sind Piraten und... Yepa! Das war Folge 6 unseres Hörspiel-Podcasts Anne Bonny, die Piratin. Wenn euch meine Geschichte gefällt, abonniert den Podcast jetzt in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt und verpasst keins meiner Abenteuer. Lasst gerne auch eine Bewertung da und vor allem erzählt anderen von mir. Freundinnen und Freunden, der Familie, den Leuten auf der Arbeit, in der Uni oder Schule. Sagt es allen, die etwas Empowerment oder Geschichtswissen vertragen können. Frei für immer. Eure Anne Bonny.